Steig ich mal auf eine Pinie, will mal sehen, ob Franco ankommt, will mal sehen, ob Franco ankommt. Doch unseren Panzerzug seh ich, wie das Ding zischend herankommt, wie das Ding zischend herankommt. Weg da, Zieleine, Zieleine, pfeift unsere Lokomotive und Franco, Franco kriegt Beine und Franco, Franco kriegt Beine. Drauf mit dem Panzerzug fahr ich flugs noch ein Stück weiter südlich, flugs noch ein Stück weiter südlich. Und ich seh Kai Podellano und ihm wird höchst ungemütlich, und ihm wird höchst ungemütlich. Weg da, Zieleine, Zieleine, pfeift unsere Lokomotive und Kaipo, Kaipo kriegt Beine und Kaipo, Kaipo kriegt Beine. Über die Ebene von Burgos zieht Mola mit seinen Schuften, zieht Mola mit seinen Schuften. Na, wenn der Panzerzug da ist, wart mal ab, wie die verduften, wart mal ab, wie die verduften. Weg da, Zieleine, Zieleine, pfeift unsere Lokomotive und Mola, Mola kriegt Beine und Mola, Mola kriegt Beine.